Froh und mutig ziehen wir unsere Lebensbahn, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Und durch seine Kraft geht unser Werk voran, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Unser Weg wird hell und klar, Freude wird uns immer da. Er beschützt uns wunderbar, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Die Verheißung Gottes wird uns dann zuteil, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Wir genießen alle Zeit sein volles Heil, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Unser Weg wird hell und klar, Freude wird uns immer da. Er beschützt uns wunderbar, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Gottes Willen lernen wir nur dann zu tun, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Völlig in der Gnade unseres Herrn zu ruhen, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen. Unser Weg wird hell und klar, Freude wird uns immer da. Er beschützt uns wunderbar, wenn wir Jesus Christus ganz vertrauen.